Zweites Kapitel: Die Rechtsgeschichte als Zeuge der Fälschungsaktion. Die kritische Durchmusterung der schriftlichen Überlieferung des Mittelalters hat sowohl in der urkundlichen wie in der literarischen Traditionsreihe auffällige Merkmale hervortreten lassen, die alle nur die eine Deutung zulassen: Die mittelalterliche Überlieferung, wie sie heute vorliegt, ist künstliche Mache. Insbesondere hat die rationale Interpretation der in den urkundlichen und literarischen Werken sich offenbarenden Psychologie ihrer angeblichen Verfasser den schlagenden Beweis geliefert, dass die Realität der historischen Überlieferung eine künstlich modifizierte, eine papierne ist. Einen weiteren Beweis für die Umschmelzung der Geschichte des Mittelalters soll nun noch folgende Betrachtung beibringen, die sich auf mittelalterliches Rechtsleben und Rechtsbildung erstreckt. F. Kern hat in der historischen Zeitschrift eine packende Schilderung der mittelalterlichen Auffassung von Recht gegeben, wie er sie aus der Überlieferung herausgelesen hat. Eine Gegenüberstellung von modernen und mittelalterlichem Recht lässt die prinzipielle Gegensätzlichkeit in der Auffassung von der Natur und Herkunft des Rechtes in alter und neuer Zeit erkennen. Im modernen Leben hat das Recht, um gültig zu sein, so sagt Kern, nur eine einzige Eigenschaft nötig: die unmittelbare oder mittelbare Einsetzung durch den Staat. Für die Gültigkeit des objektiven Rechts bedeutet unter der Herrschaft des heutigen Gesetzrechts Alter schlechterdings nichts. Im Mittelalter war das anders. Gerade für das objektive Recht galt das Alter als wichtigste Grundeigenschaft. Das unvordenkliche Herkommen, erwiesen durch die Erinnerung der ältesten und glaubwürdigsten Leute, die Leges Patrum, unter Umständen aber nicht notwendig, bezeugt auch durch äußere Gedächtnishilfen wie Urkunden, Landmarken, Rechtsbücher oder sonst eine die Lebenszeit der Menschengeschlechter überdauernde Sache, das ist das objektive Recht. Kern legt dann weiter dar, dass nach mittelalterlicher Annahme nicht der Staat, sondern Gott der Urheber und Anfang alles Rechts war. Das Recht ist gleich mit dem Guten an sich, es ist also, wenn auch oft verdunkelt, als ein Stück der göttlichen Weltordnung von Anfang an in der Welt gewesen. Das gute alte Recht braucht daher von irgendeiner Macht nicht ausdrücklich gesetzt zu werden, denn es wurde von Anbeginn der Menschheit gleichsam ins Gewissen gegraben. Durch Nachforschung im Volksgewissen, durch Appellationen an das Rechtsgefühl der Volksgemeinde, kann das Recht jederzeit und für jeden Fall gefunden werden. Es ist deshalb eigentlich unnötig, dass das Gesetz aufgeschrieben wird, schriftliche Aufzeichnungen sind aber allenfalls, doch nur wenn es sich um alte Rechtsbücher, Weistümer handelt, als äußere Gedächtnishilfen von einigem Nutzen. Kern fasst die mittelalterlichen Anschauungen vom objektiven Recht in folgendem Satz zusammen: Das gute alte Recht ist ungesetzt und ungeschrieben. Es erhebt sich nun eine Frage. Was Kern hier von angeblich mittelalterlicher Rechtsanschauung verlauten lässt, gilt das für die ganze Zeitspanne, die man Mittelalter zu nennen gewohnt ist? Wer einigermaßen über die Rechtsgeschichte unterrichtet ist, weiß, dass die oben geschilderte Auffassung keineswegs für alle mittelalterlichen Jahrhunderte zutreffend ist. Er erinnert sich an die zahlreichen Rechtsaufzeichnungen der früheren mittelalterlichen Jahrhunderte, an das aufgeschriebene Volks- oder Stammesrecht der salischen und ripuarischen Franken, der Westgoten und Ostgoten, an das burgundische Gesetzbuch, an die niedergeschriebenen langobardischen Gesetze, an das Gesetz der Alamannen, Friesen und so weiter. Auf dem Boden nicht des Volksrechtes, sondern des Königsrechtes bewegte sich ferner die fränkische Reichsgesetzgebung, die Kapitularien, die vollends mit der Auffassung, das Recht ist ungesetzt und ungeschrieben, kollidieren, denn der König erließ seine Reichsgesetze einseitig oder unter Beirater seiner Großen, also ohne Mitwirkung des Volkes, und wie sie zustande kamen, so konnten sie auch wieder abgeändert und aufgehoben werden. So tritt uns, sehr im Widerspruch mit der These von Kern, in den Königsgesetzen ebenso wie in den Volksgesetzen dieser frühen Epoche ganz die moderne Auffassung vom Recht entgegen. Das Recht hat, um gültig zu sein, die Einsetzung durch eine berufene Instanz, König, weise Männer, Stammesversammlung und so weiter nötig. Das Ausschlaggebende ist das Moment der Satzung des Rechts, der öffentlichen Ankündigung. Diese Sätze sollen von nun an das gültige Recht enthalten. Auch darin offenbart sich eine moderne Rechtsauffassung, dass erlassene Gesetze jederzeit ergänzt und fortgebildet werden konnten. Beispiele sind die burgundische Gesetzgebung und die Fortbildung des Westgoten-Gesetzbuches. Ich habe bis jetzt die frühmittelalterlichen Rechtsbücher behandelt, als ob sie historisch echt seien. Die Echtheit steht für die rechtshistorische Forschung natürlich in keinem Zweifel. Welcher Mensch könnte Interesse daran gehabt haben, ganze Gesetzbücher zu fälschen? Der Gang unserer Untersuchung hat uns auf einen Standpunkt geführt, von dem aus die ganze Rechtsgeschichte des Mittelalters unter einem ganz neuen Gesichtswinkel betrachtet und geprüft werden kann. Wenn der Begriff der universalen Geschichtsfälschungsaktion einen Sinn haben soll, dann müssen selbstverständlich nicht nur Urkunden und geschichtliche Werke in engerer Bedeutung, sondern dann muss auch die gesamte mittelalterliche Rechtsliteratur, die Volksgesetze, Reichsgesetze, Synodal- und Konzilienbeschlüsse den Weg durch die Fälscherzentrale genommen haben. Das heißt, sie müssen verfälscht sein. Und in der Tat finden sich an allen Volksrechten schon beim ersten Hinsehen die bekannten charakteristischen Merkmale der Herkunft aus der großen Fälscherwerkstatt. Ich beginne hierfür auf einige charakteristische Eigentümlichkeiten des Rechtes der saalischen Franken hinzuweisen. Erstens: Wie und durch wen es zur Setzung und Aufzeichnung des saalischen Volksrechtes, der Lex Salica, gekommen sein soll, darüber geben Auskunft ein dem Gesetze um die Mitte des 6. Jahrhunderts beigefügter Prolog und mehrere kaum jüngere Epiloge. Sehr verdächtig ist nun der Umstand, dass Prolog und Epilog sich in ihren Aussagen nicht decken. Der Prolog führt die Lex Salica auf Weistümer zurück, die noch in der heidnischen Zeit durch einen Ausschuss von 4 Männern an 3 verschiedenen Mahlstätten vor der Thingversammlung vorgetragen seien. Später sei eine Revision und Ergänzung durch Clodoveg, nachdem er das Christentum angenommen hatte, und sodann durch Kildeberg und Clothar erfolgt. Der eine Epilog bezeichnet dagegen den Primus Rex Francorum, also Clodoveg, als den unmittelbaren Urheber des Gesetzes. Hinsichtlich der späteren ergänzenden Gesetzgebung Clodovegs und seiner Söhne Kildeberg und Clothar stimmen die Epiloge durchaus mit den Angaben des Prologs überein. Das ist greller Widerspruch. Der eine kaum jüngere Epilog berichtet über die Aufzeichnung des saalischen Gesetzes ganz anderes als der Prolog. Nach den sehr genauen Angaben des Prologs haben noch in heidnischer Zeit 4 Männer an 3 verschiedenen Mahlstätten das Gesetz verkündet, das dann später von König Clodoveg nur ergänzt worden sei. Zufolge des Epilogs aber wird dem König Clodoveg nicht nur die spätere Ergänzung, sondern auch die unmittelbare Urheberschaft, die erste Setzung des Gesetzes zugeschrieben. Den hier angewandten Fälschungskniff kennen wir genau. Doppelte Buchführung, absichtliche Verschleierung. Wir werden noch hellhöriger, wenn uns gesagt wird, die Lex Salica sei in mehreren abweichenden Fassungen erhalten, was, nebenbei bemerkt, auch nicht recht zu der These passen will, dass die Volksrechte ihrer Natur nach einen dauernden Charakter trugen.